Wenn mal mein Herz unglücklich liegt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt. Dann denk ich immer, alles ist aus, ich bin so allein. Wo ist ein Mensch, der mich versteht? So hab ich manchmal voll Sehnsucht gefleht. Tja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sah es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auf Grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel aufraut. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraut. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraut.